hat das Bild noch vor Augen. Der niederländische UN-Offizier stößt mit dem serbischen General Mladic auf die Einnahme von Srebrenica an. Ein Name, der heute als Synonym für Kriegsverbrechen und Völkermord in den Akten des Haager Kriegsverbrechertribunals geführt wird. Ein Untersuchungsbericht über die Verbrechen von Srebrenica und die Willfährigkeit der niederländischen UN-Offiziere erschütterte vor Wochen die Regierung in Den Haag. Jetzt tritt sie zurück. Konsequent, tapfer, stilvoll, könnte man sagen. Aber es gibt Zweifel, ob der Edelmut nicht auch mit Taktik zu tun hat. Aus Den Haag, Ludger Katzmirczak. Für Ministerpräsident Wim Kok war es vermutlich eines der kürzesten Statements seiner achtjährigen Amtszeit. Und nicht nur das. Kaum ein anderer Satz wird ihn persönlich so sehr geschmerzt haben wie der vom heutigen Nachmittag. Einen Monat vor dem Ende seiner zweiten Legislaturperiode und seinem Rückzug aus der Regierungspolitik teilte der 62-Jährige der seit Stunden wartenden Pressemeute Folgendes mit. Ich ga straks naar de koningin. Ich zal daar het ontslag aanbieden van alle ministers en staatssecretarissen. Ich werde sofort zur Königin gehen und dort den Rücktritt aller Minister und Staatssekretäre einreichen. Schon gestern Abend zeichnete sich ab, dass Kok so entscheiden würde. Er selbst hatte immer betont, dass im Fall Srebrenica das Motto gelte, Samen öd, Samen tös auf Deutsch, wir gehen zusammen aus und zusammen nach Haus. Nachdem Verteidigungsminister de Grave bereits am Wochenende seinen Rücktritt angedroht hatte, deutete gestern auch Umweltminister Jan Pronk seinen Rückzug an. Der Sozialdemokrat zog damit, genauso wie de Grave, die Konsequenzen aus dem Srebrenica-Report, den Historiker am vergangenen Mittwoch vorgelegt hatten. Darin wird der Regierung vorgeworfen, die niederländischen Blauhelmsoldaten 1993 ohne klares Mandat, schlecht informiert und schlecht ausgestattet nach Bosnien geschickt zu haben. In der UN-Schutzzone Srebrenica waren Mitte der 90er Jahre mehr als 7000 muslimische Zivilisten ermordet worden. Pronk war damals im ersten Kabinett Kok Entwicklungshilfeminister und fühlt sich deshalb für die Srebrenica-Politik der Niederlande mitverantwortlich. Der Rücktritt des gesamten Kabinetts platzt mitten in die heiße Phase des Wahlkampfs. Am 15. Mai wählen die Niederländer ein neues Parlament und die Sozialdemokraten und Rechtsliberalen der beiden größten Koalitionsparteien müssen wohl mit heftigen Einbußen rechnen. Oppositionsführer Jan-Peter Balkenende vom christdemokratischen CDA konnte sich über die Schlappe der Regierung aber nicht so recht freuen. Wenn ein Kabinett Probleme hat, kann das ein Grund zur Freude sein. Aber unter diesen Umständen, nach dem, was wir in Srebrenica erlebt haben, ist das natürlich traurig. Der Rücktritt ist ein schwerwiegendes politisches Ereignis und durch den Zusammenhang mit Jugoslawien bleibt ein sehr flaues Gefühl im Magen zurück. Das gibt doch ein bepaaltes Gefühl dabei, was schwieriger ist. Das politische Tagesgeschäft wird wohl weitergehen. Vermutlich werden die meisten Minister die Arbeit bis zur Wahl fortsetzen. Und dass sich die Machtverhältnisse nach dem 15. Mai verschieben werden, darüber sind sich so ziemlich alle Parteien im Klaren. Aus Den Haag ein Bericht von Ludger Katzmirczak und dazu hören Sie auch einen Kommentar um 19.05 Uhr. Die Terrororganisation Al-Qaida lebt und das auch in Deutschland. Heute begann in Frankfurt der Prozess gegen 5 mutmaßliche Mitglieder dieser Organisation. Sie hatten aus dem sicheren deutschen Hinterland Anschläge in Frankreich geplant. Vom Prozessauftakt in Frankfurt berichtet Michael Brandt. Als der erste deutsche Prozess gegen mutmaßliche Al-Qaida-Terroristen heute gegen 12:30 endlich losging, gab es gleich den ersten Eklat. Einer der Hauptangeklagten, der Algerier Lamin M., begann zu schimpfen. Zuerst zitierte er Koranverse, dann bedrohte er seine 4 Mitangeklagten für den Fall, dass sie vor Gericht aussagen würden, und schließlich beschimpfte er die 5 Richter des Oberlandesgerichtes Frankfurt, abwechselnd auf Arabisch und Englisch. »Diese Leute sind Juden, die mich reinlegen wollen, und ihr wollt mich töten«, rief der vollbärtige Mann mit krähender Stimme, bis er schließlich auf Beschluss des Gerichtes vom Prozess ausgeschlossen wurde, von 5 Wachtmeistern aus dem Gerichtssaal geführt und zum Abschluss noch einmal »Allah ist mein Herrscher« brüllte. Geplanten Mord und einen geplanten Sprengstoffanschlag werfen die Staatsanwälte der Bundesanwaltschaft 4 der 5 mutmaßlichen Terroristen vor. Dem 5. Waffenbesitz, Rauschgifthandel und Urkunstdelikte. Der 5., der einzige, der schon deutlich vor den geplanten Anschlägen in Frankfurt wohnte, scheint eine Art Mitläufer zu sein. Sein Anwalt hat heute eine umfangreiche Erklärung für den nächsten Prozesstag angekündigt. Schon heute hat er sich von den Anschlägen vom 11. September letzten Jahres deutlich distanziert. Alle 5 aber seien, so die Staatsanwälte weiter, bevor sie sich in Frankfurt trafen, um Anschläge vorzubereiten, in Afghanistan oder Pakistan in einem Terrorausbildungslager gewesen. Und dieses Lager stehe in einem direkten Zusammenhang mit Osama bin Laden, so die Staatsanwälte weiter. Dort sei die Terrorzelle geschult worden, den fünf seien jene Fähigkeiten beigebracht worden, die sie dann im Dezember 2000 in Frankfurt angewandt hätten. Sie hätten aus verhältnismäßig leicht erhältlichen Chemikalien eine hochwirksame Bombe samt elektronischem Zünder gebaut, die sie wohl um den Jahreswechsel 2000-2001 auf dem Straßburger Weihnachtsmarkt oder auf einem benachbarten Markt hochgehen lassen wollten. Die Chemikalien, die die Angeklagten mit Kreditkarten von Glaubensbrüdern aus Großbritannien, wie die Staatsanwälte sagten, im gesamten Bundesgebiet zusammengekauft hätten, ließen darauf schließen, dass noch weitere Anschläge geplant waren, dass, wie es hieß, von einer Frankfurter Wohnung aus der Heilige Krieg gegen den Westen geführt werden sollte. Die fünf seien Teil einer Terrorzelle gewesen, die abgeschottet von der Außenwelt jedoch in Verbindung zu anderen Zellen eines Netzwerkes agiert hätte. Immer wieder sprachen die Anwälte von einem Netzwerk, der Name Al-Qaida tauchte während des ersten Prozesstages hingegen nicht auf. Trotz der anfänglichen Verzögerung und den Schwierigkeiten dadurch, dass alle Aussagen in Deutsch, Arabisch und Französisch vorgetragen werden mussten, ging der Prozess nach dem anfänglichen Chaos zügig voran. Der Vorsitzende Richter Karl-Heinz Zeyer führte die Verhandlung geradezu zurückhaltend und höflich, was fast überraschte. Zum einen hatte es vor Prozessbeginn heftige Auseinandersetzungen über die Akkreditierung von Journalisten gegeben, zum anderen musste das Gericht nach einer Eilentscheidung des Bundesverfassungsgerichtes zwei Kamerateams in den Gerichtssaal lassen, als die Angeklagten bereits eingetreten waren, was dann auch als Grund für die mehr als zweistündige Verzögerung des Prozessbeginns genannt wurde. Der Prozess findet unter höchsten Sicherheitsmaßnahmen statt, das Frankfurter Gerichtsviertel war heute fast vollständig abgesperrt, deutlich mehr als 100 Polizisten waren im Einsatz. Michael Brandt aus Frankfurt. Nach einem Selbstbezichtigungsschreiben und weiteren Indizien steht fest, die Explosion des Gaslasters auf Djerba war kein Unfall, sondern ein Anschlag. Zum Stand der Ermittlungen aus Karlsruhe, Gudula Geuter. Die gestern in Zusammenhang mit der Explosion in Djerba festgenommene Person wurde heute von Beamten der Bundesanwaltschaft staatsanwaltschaftlich vernommen. Nachdem Nehm schon am Samstag die Ermittlungen übernommen hatte, tauchten später Erkenntnisse auf, wie sich die Sprecherin Nehms vorsichtig ausdrückt, dass der mutmaßlich für die Explosion Verantwortliche kurz vor der Katastrophe nach Deutschland telefoniert haben soll. Woher dieser Hinweis kam, sagte die Sprecherin Frauke Katrin Scheuten nicht. Die Illustrierte Stern schreibt dazu, deutsche Sicherheitskräfte hätten das Gespräch abgehört. In jedem Fall durchsuchten gestern auf den Hinweis hin Beamte des Bundeskriminalamts 5 Objekte in Mülheim, Hahn und Duisburg, was unter anderem auch zu der vorläufigen Festnahme geführt hat, so Scheuten. Auch eine angebliche Verbindung des mutmaßlichen Attentäters zur Terrororganisation Al-Qaida wollte Scheuten nicht bestätigen. Der Stern hatte geschrieben, die Behörden rechneten die Kontaktperson dem Umfeld einer Al-Qaida-Zelle zu. Auch die arabische Zeitung Al-Quds Al-Arabi veröffentlichte ein angebliches Bekennerschreiben, wonach das Attentat auf das Konto der Terrororganisation gehen soll. Ob das Schreiben echt ist oder möglicherweise das Werk von Trittbrettfahrern, ist aber noch offen. Gestern hieß es aus der Ermittlungsbehörde wie auch von Bundesinnenminister Otto Schily und Bundeskanzler Schröder noch, obwohl eindeutige Beweise fehlten, ginge man von einem Anschlag aus. Zumindest ihre Ermittlungen haben jetzt die deutschen Behörden noch einmal intensiviert. Zusätzlich zu den zwei Staatsschutzbeamten des Bundeskriminalamtes und einem Übersetzer hat die Kriminalbehörde 5 weitere Beamte nach Djerba geschickt. Bisher waren die deutschen Polizisten vor allem für Hinweise an die deutsche Botschaft zuständig, später auch für den Kontakt mit den tunesischen Behörden, der sich nach Angaben eines BKA-Sprechers inzwischen verbessert haben soll. Jetzt scheinen die BKA-Leute auch selbst mitzuermitteln. Bei den neu eingetroffenen Fachleuten handelt es sich um einen Staatsschutzbeamten, 2 Kriminaltechniker, die spezialisiert sind auf Brand- und Sprengstoffdelikte und 2 Beamte der Spurensicherung. Das sagte am Nachmittag BKA-Sprecher Gerhard Schlemmer. Gudula Geuter aus Karlsruhe, und vor wenigen Minuten erreicht uns eine Meldung dazu, der gestern festgenommen ist, inzwischen wieder auf freiem Fuß. Für das politische Establishment in Washington ist klar, der Krieg gegen den Terror befindet sich in der zweiten Phase und der Feind ist nicht nur die Al-Qaida. Auf der Liste der Terrorgruppen stehen auch die Hamas, der Dschihad, die Al-Aqsa-Brigaden und andere palästinensische Gruppen. Der Eindruck ist kaum von der Hand zu weisen, dass Washington in diesen Fällen der israelischen Armee halbwegs freie Hand oder zumindest genügend Zeit gegeben hat. Allerdings ist in Nahost die Trennung zwischen Zivilbevölkerung und Terrorgruppen nicht so einfach wie beim Taliban-Regime in Afghanistan. Auch die Rückkehr zu Friedensverhandlungen ist kompliziert. US-Außenminister Powell vermittelt, heute traf er zum dritten Mal den israelischen Premier Sharon. Aus Tel Aviv, Hans-Joachim Wiese. US-Außenminister Colin Powell zeigte sich vorsichtig optimistisch. Zuvor hatte der israelische Regierungschef gegenüber US-Präsident Bush den Rückzug der israelischen Besatzungstruppen aus den meisten autonomen Palästinensergebieten innerhalb einer Woche in Aussicht gestellt, ausgenommen Bethlehem und Ramallah. Andererseits sind israelische Panzer und Soldaten heute erneut in die Autonomiestadt Tul Karem eingedrungen, um dort gesuchte palästinensische Extremisten festzunehmen, wie es heißt. Die Soldaten haben sich inzwischen wieder zurückgezogen. Israelische Truppen sind auch in drei arabische Vororte Jerusalems eingerückt. Über die Bewohner wurde eine Ausgangssperre verhängt. Zum Abschluss seiner Mission will Powell morgen erneut mit Palästinenserpräsident Arafat in dessen belagerten Hauptquartier in Ramallah zusammenkommen. Es heißt, dann solle eine gemeinsame Erklärung verabschiedet werden, über die palästinensische und amerikanische Unterhändler heute berieten. Darin werde ein formeller Waffenstillstand verkündet, verbunden mit einer scharfen Verurteilung jeglichen Terrorismus durch die palästinensische Führung. Die Palästinenser bekundeten ihre Entschlossenheit, ihren unabhängigen Staat nicht durch Gewalt, sondern ausschließlich durch friedliche Verhandlungen erreichen zu wollen. Ramallah, wo sich Arafat nach wie vor in seinem belagerten Hauptquartier befindet, soll offenbar längerfristig besetzt bleiben. Die Ausgangssperre dort wird nur stundenweise aufgehoben. Israelische Soldaten durchkämmen wahllos Privathäuser nach mutmaßlichen Terroristen. In der vergangenen Nacht bekam auch der Leiter des Goethe-Instituts, Manfred Wüst, von 10 mit Maschinenpistolen bewaffneten israelischen Soldaten unangemeldeten Besuch. Ich nehme an, Sie haben Leute gesucht. Ich wurde vorhergeschickt, vorneweg geschickt in die verschiedenen Räume, um die Räume zu öffnen, Licht anzumachen. Und dann haben Sie halt hineingesehen, ob da sich etwas bewegt. Die Soldaten verhielten sich aber vergleichsweise konziliant, sagt Manfred Wüst, und schreibt das der Tatsache zu, dass er Ausländer ist. Palästinenser hätten da ganz andere Erfahrungen machen müssen. Die Hausdurchsuchungen laufen meistens natürlich wesentlich unfreundlicher ab. Dahinter steht natürlich bei den israelischen Soldaten eine gewisse Unsicherheit gegenüber den Palästinensern, auf der anderen Seite auch eine arrogante Haltung oder verächtliche Haltung gegenüber den Palästinensern. Die Lage in Ramallah selbst ist nach den Worten von Manfred Wüst desolat. Allgemeiner Eindruck ist, dass da kein normaler Verkehr in der Stadt mehr stattfindet, alles maßlos verstaubt. Und wenn man dann mal Ausgang hat, also die Ausgangssperre aufgehoben ist für ein paar Stunden, ist die ganze Stadt wie eine Wüstenlandschaft. Unterdessen hat sich die Situation in Bethlehem weiter verschärft. Dort haben sich Dutzende bewaffnete Palästinenser in der Geburtskirche verschanzt. Ministerpräsident Sharon bietet ihnen zwei Alternativen an. Sie können sich ergeben, dann wird ihnen in Israel der Prozess gemacht werden. Oder sie können ins Ausland, eventuell auch in den Gazastreifen deportiert werden, dann allerdings ohne Rückkehrrecht. Es erscheint unwahrscheinlich, dass auch nur einer der Bewaffneten von diesen Möglichkeiten Gebrauch machen wird.